drum Städtele hinaus, Städtele hinaus. Und du, mein Schatz, bleib still. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wieder komm, wieder komm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir. Kann ich auch mit allen bei dir sein, hab ich doch mein Freude an dir. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wieder komm, wieder komm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir. Wie du weißt, dass ich wandern muss, wie dem Krieg jetzt wär vorbei. Sind auch draus der Mädele viel, lieber Schatz, ich bleib dir treu. Denk du nicht, wenn ich ne andere seh, so sei mein Lied vorbei. Sind auch draus der Mädele viel, lieber Schatz, ich bleib dir treu. Übers Jahr, wenn mal Träubele schneit, stell ich hier mich wie drum ein. Bin ich dann dein Schätzele noch, so soll die Hochzeit sein. Übers Jahr ist meine Zeit vorbei, da kühl ich mein und dein. Bin ich dann dein Schätzele noch, Schätzele noch.